Die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Wir alle sind unseres eigenen Schicksals Schmied. Mein Leben lang hat meine Mutter mich darauf vorbereitet, dass der Sturm kommen würde. Der Tag des jüngsten Gerichts. Der Beginn eines Krieges. Ich laufe durch die Straße, auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, wohin der Weg mich führt. Der Mond scheint auf mich herab, ein leichter Wind, der mich berührt. Ein Licht fern am Horizont, das mich durch die Dunkelheit führt. Zwei Blitze jagen aus den Wolken, sie sind mir so vertraut. Sie deuten unsere Zukunft, auf die unsere Bewegung baut. Ein freies Europa, wo die alten Fahnen wehen. Sie geben uns die Stärke, um fest zusammenzustehen. Wir sind die Zukunft, es wird Zeit, das zu kapieren. Lasst uns mit offenen Augen in unsere neue Welt marschieren. Wir sind die Zukunft und vereint sind wir die Macht, die Deutschland führen wird aus dieser langen Nacht. Wir sind der nationale Widerstand. Wir sind der nationale Widerstand. Wir sind der nationale Widerstand. Nationaler Widerstand. Der nationale Widerstand, wir sind der nationale Widerstand, wir sind der nationale Widerstand, nationaler Widerstand. Wir stehen auf für den großen Sturm, der über die Länder fegt. Das neue Deutschland wird geboren, wo jeder in Freiheit lebt. Zusammenhalt, Ehre und Treue sind unser höchstes Gebot. Wir geleiten unsere Heimat aus jeder noch so großen Not. Wir sind die Zukunft, es wird Zeit, das zu kapieren. Lasst uns mit offenen Augen in unsere neue Welt marschieren. Wir sind die Zukunft und vereint sind wir die Macht, die Deutschland führen wird aus dieser langen Nacht. Wir sind der nationale Widerstand, wir sind der nationale Widerstand, wir sind der nationale Widerstand, nationaler Widerstand. Wir sind der nationale Widerstand, wir sind der nationale Widerstand, wir sind der nationale Widerstand, nationaler Widerstand. Mit jedem einzelnen Tag wird es mir immer mehr klar. Es gilt, unser Land zu schützen und es zu dem zu machen, was es mal war. Und dafür alles zu geben, mache ich mir zu meiner Pflicht. Ich liebe dieses Land und ich lasse es niemals im Stich. Wir sind die Zukunft, es wird Zeit, das zu kapieren. Lasst uns mit offenen Augen in unsere neue Welt marschieren. Wir sind die Zukunft und vereint sind wir die Macht, die Deutschland führen wird aus dieser langen Nacht. Die Deutschland führen wird aus dieser langen Nacht.